haben wir längst schon erkannt, nach Schemmer. Die neue Wakefield. Yes! Immer am Anfang muss ich meine neuen Songs loswerden, nach Schema. Hallihallo, der Sie zugestellt hat. Freitagabend geht's ins Wochenende. Ja! More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all the time. Power Station. El, was gibt's Neues? Stoß den Bandyhof aus. Jetzt nicht. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. He'll knock your dumb ass out. He'll knock your dumb ass out. Old bitches. Old bitches. He'll knock your dumb ass out. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Here, knock your dumb ass out. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. Old bitches. All bitches, tierisch im Kommen. Nach dem Mal gegen Halb haben wir wieder unser Gewinnspiel. Dann grüße ich natürlich alle Blondinen, stellvertretend die Kelly. Kelly 2000, alles klar? Warte mal, das ist jetzt eine Verarsche, hm? Nein. Langweilig hier, tut mir leid, ich suche mir eine andere Show. Macht mir keine Sperrenzchen. Schlimmer kann es nicht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihre Programmzeitschrift oder schalten Sie ein, ohne zu fragen. Hey Sie, was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommen erstmal die Termine um 22.21 Uhr vom lieben Charlie. Der ist nämlich unterwegs. Morgen, Samstag, 30. März. Zum einen Hirschau. Tübingen, Hirschau. Also liegt eigentlich näher bei Rottenburg. Tübingen, Hirschau, Stefan Hartmann Halle. Und La Reichenbach, Gerolds-Ecker Halle. Und da lade ich alle ein morgen. Come and see us. Dann kommt ja Ostern. Ostersonntag. Schwanau-Ottenheim. Das ist in der Nähe von Lahr. Kiebingen, Festhalle Kiebingen, das ist wieder in der Nähe von Tübingen-Hirschau, Rottenburg. Und Stetten, Mülheim, das ist in der Nähe von Tuttlingen. Alles am Ostersonntag. Und alle, die faxen wollen, nochmal die Faxnummer zur Wiederholung 0621 3375266 und die Telefonnummer 0138 8000. This is the Mobile Roadshow. Yo, kick a little something funky for the peep. You are being taken under our power to your destination. We'll be right back. da. Man hört's genau, ne? Falco. Mutter, der Mann im Koks ist da. Und ab Seite 9 im Thema ist das raus. Kennst du Falco noch? Es sind diese Schwuchtel. Kohle. Kohle. Behaglichkeit. Uhr und 29 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe, Baustelle 4 Kilometer Stau. Und in den Höhenlagen des Nordschwarzwaldes Behinderungen durch Schneeglätte. Winterausrüstung ist erforderlich. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo L. Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes. Ganz genau, du dumme Nuss. Von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlie's Nest. Er lockt euch und geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Unbeschreiblich, hey, du da, hör mir zu und mach dich frei. Wow, hey! Und dann fliegen die Fetzen, Charlie ist okay. So, Nachtschwimmer, jetzt noch ein Song und dann kommt unser erstes Gewinnspiel. Der Spaßstart ins Wochenende am Freitagabend. Das ist es, worum es geht. Ich will jede Menge Spaß. Was meinen Sie damit? Schlag auf Schlag, jede Woche, jeden Freitag bis tief in die Nacht. Freitagabend schrill, schräg, gnadenlos komisch. Das war doch ein Riesenspaß, nicht? Schnauze, Furztüte! Zu gewinnen. Power Play. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Alles klar machen zum Start. Alles klar machen zum Start. Alles klar machen zum Start. Jetzt geht's los. Wir suchen wieder 5 in der Bretten. El, du darfst den Startschuss geben. Jetzt geht's los. Jetzt geht's danke, los. El. Danke, El. Zieh dich wieder zurück, El. Light years, daytime, nighttime, as we all begin to look further into ourselves, there's nothing but light beams and laser beams. We all open our eyes and see the light coming through you, and it's coming through me. As you look back into the back of your brain, you see light beams and laser beams. As I lay down to close my eyes. I lay down to close my eyes. FM, 22:42 heute am Freitag. Hallihallo, Nachtschwimmer. Hier geht's ins Wochenende. Wir haben unser erstes Gewinnspiel und in diesem Zusammenschnitt sind 5 Interpreten zu erraten. Genau. Wer das weiß, 018 8000. To the Stars. Einmal ganz anders, aber wie heißt das Original? Ruf mich an, ich brauche 5 Interpreten. Dann gibt es nämlich eine knallheiße CD zu gewinnen. Jetzt kommt noch ein Interpret. Dann möchte ich es aber wissen. Yeah! Ho ho! Here we go! We spoke about it dreams, we spoke about love. We spoke about the things she was so afraid of. He had to keep word for everything she felt. So it didn't take long till he got her nailed. Been one is whole and someone else is life. And all of your dreams will hurt you like a knife. Same with her, she soon got lost. When love is the price, freedom is the cost. When love is the price. Da muss ich erstmal was sagen, Nachtschwimmer, eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich hatte ja für heute Mark O. angekündigt. Der hat angerufen oder anrufen lassen, er hat einen Fernsehauftritt. Das müssen wir um 2 Wochen verschieben. Also eine Woche nach Ostern kommt er dann, ganz bestimmt. Und ich habe ihm als Trostpflaster für euch abgerungen, er bringt eine ganze Palette CDs zum Verlosen mit. Eigentlich ist er der Schuhverkäufer schuld. Schuhverkäufer, du bist schuld. Blöder Hund. Bevor ich jetzt in die Leitung reingehe, habe ich erstmal mich zu bedanken für die jede Menge Faxe, die schon wieder angekommen sind. Bernhard darf ich vorab Grüße loslassen. Rainer und Peter grüßen die Kollegen des Mannheimer Morgens in der Metage und unsere Claudia zu Hause. Das sind die Kollegen hier im Hause. So, dann wird gegrüßt nach Welschensteinach, klar. Und jetzt habe ich in der Leitung die Nathalie aus Viernheim. Nathalie, hallo. So, sie ist zum ersten Mal dran, ist froh, dass sie durchgekommen sind, ist und wir wollen jetzt 5 Interpreten hören. Also, Masterboy, richtig? Robert Miles. Ja. Double Vision. Ja. Dune und DJ Bobo. Hey, hallo. Nathalie, das ist richtig. Noch ein extra Beifall. Ja. Klasse! Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Mein Herz ist nur dir, mein System ist dir. Mein Herz ist mit dir. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Multishop präsentiert das ultimative Angebot für alle Oldie-Fans. Nicht 2, nicht 3, ganze 10 CDs mit über 200 Hits in reinster Qualität. Alle zusammen für sage und schreibe nur 89 Mark. Bestellen Sie jetzt unter 0781 6484. Na, trauen Sie Ihren Ohren? Dann schnappen Sie sich ein Telefon, denn dieses Angebot ist in keinem Geschäft erhältlich. Bestellen Sie Ihre Oldie Collection unter der Rufnummer 0781 6484. 10 CDs mit Super Sound und Stars wie Little Richard, den Beach Boys, Mango Jerry, Dave D und Tina Turner. Über 200 Superhits für nur 89 Mark plus Porto und Versand. Tun Sie was für Ihre Ohren. Rufen Sie jetzt an 0781 6484. Gestern Abend mit meiner Freundin so ein bisschen auf nett essen gegangen, ne? Nach dem Dessert, dann sagt sie zu mir, ich hab unheimlich Bock, ein bisschen MTV zu gucken. Sag ich zu ihr, du, ich hab eigentlich so auf meine gelande Art und Weise ein bisschen mehr Bock auf F***. Ist alles easy, sagt sie zu mir. Alter, wir gehen jetzt nach Hause, dann F*** wieder ein bisschen, gucken MTV, MTV. Ja, und dann, so war das dann aber auch. MTV X-Ray. Ray Cox. Naturbelassen und unzensiert. Donnerstags um 22 Uhr live auf MTV. Alter, hier spielt die Musik. Hinter dem Horizont liegt das Geheimnis zu einem neuen Anfang. Spektakuläre Action, futuristische Visionen, sensationelle Effekte. Kevin Costner, Dennis Hopper, Gene Triplehorn, Tina Majorino in einem der außergewöhnlichsten Filme unserer Zeit. Waterworld, jetzt auf Video. Hier bin ich wieder. Hey, hey, hey! Und schon geht's wieder ab! Die Spannung steigert sich ins Unermessliche. Eigentlich nicht, ich habe es ja letzte Woche schon gebracht. Die neue von Modul. Mein Herz explodiert, mein System ist irritiert. Puddings Gefühle sind programmiert. Ein Platz für dein Herz ist schon reserviert. Ich träume von dir, ich stehe vor deiner Tür. Ich drück dir ein Blümchen als Souvenir. Ich glaube, ich dreh durch, das ist mir noch nie passiert. Frühlingsgefühle. Frühlingsgefühle, mein Freund, der Schuhverkäufer hat, glaube ich, auch Frühlingsgefühle. Das werden wir nachher noch erörtern. Machen wir ganz kurz vor der vollen, was für die Blondies? Warum wurde die Blondine in der Konditorei gefeuert? Sie sollte herzlichen Glückwunsch auf eine Torte schreiben. Leider blieb die Torte in der Schreibmaschine stecken. Dass du wieder zu hast. Hey.